wander Strom, brausender Wald, starrende Welt, mein Aufenthalt. Brausender Strom, brausender Wald, starrende Welt, mein Aufenthalt. Welle an Welle reit, fließen die Tränen mir ewig erneut, fließen die Tränen mir ewig, ewig erneut, fließen die Tränen mir ewig erneut. Wogen sich regt, so unaufhörlich mein Herz schlägt. Hoch in den Kronen, Wogen sich regt, so unaufhörlich mein Herz schlägt, so unaufhörlich mein Herz schlägt. Und wie des Felsen nur altes Herz, ewig derselbe bleibet mein Schmerz, ewig derselbe bleibet, bleibet mein Schmerz, ewig derselbe bleibet mein Schmerz. Brausender Strom, brausender Wald, starrender Fels, mein Aufenthalt. Brausender Strom, brausender Wald, starrender Fels, brausender Strom.